Zum 71. Gründungstag der PDAK fand am 3. Oktober im Hafen Nampo ein Festmeeting des Kapitäns und der Seeleute des Schiffes Zhanghong 1 von Taipei, China statt. Die Teilnehmer legten an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Nampo Blumenstäuße nieder und verbeugten sich davor. Nach dem 3. wurde ein Brief an den Genossen Kim Jong-un angenommen.